Kraft, Kraft, Kraft für Deutschland, Kraft, Kraft, Kraft für Deutschland, Kraft, Kraft, Kraft für Deutschland, Kraft, Kraft, Kraft für Deutschland. Wir haben keine andere Wahl, auf geht's nun zum Sieg. Gegen Spießertum und Kapital, ihren Geld unser Krieg. Der Kampf geht auf den Linken, der ganzen roten Brut. Doch wir werden sie besiegen, mit rechtem deutschem Mut. Kraft für Deutschland, Kraft für Deutschland in der Schlacht um Deutschland. Wir brauchen Kraft für Deutschland, Kraft für unser Vaterland. Alle, die sich unsere Feinde nennen, die werden wir ewig hassen. Und kämpfen werden wir gegen sie, bis sie unser Land verlassen. Einigkeit, Recht und Freiheit, das sei unser Streben. Wir werden weiter kämpfen, bis Deutschland eins wir wieder leben. Wir brauchen Kraft für Deutschland, Kraft für Deutschland in der Schlacht um Deutschland. Wir brauchen Kraft für Deutschland, Kraft für unser Vaterland. Kraft, Kraft, Kraft für Deutschland, Kraft, Kraft, Kraft für Deutschland, Kraft, Kraft, Kraft für Deutschland, Kraft, Kraft, Kraft für Deutschland. Deutschland, Kraft, Kraft, Kraft für Deutschland, Kraft, Kraft, Kraft für Deutschland, Kraft, Kraft, Kraft für Deutschland. Wir haben keine andere Wahl, auf geht's nun zum Sieg. Gegen Spießertum und Kapital, ihr Geld unser Krieg. Der Kampf geht auf den Linken,